Das Unikino zeigt diese Woche. Wer in den Genuss eines Musikspektakels kommen möchte, der geht gewöhnlich in die Oper oder ins Musical. Doch am 11.04. habt ihr mit dem Film Bohemian Rhapsody die Möglichkeit, euch im Unikino musikalisch mitreißen zu lassen. Und am Ende fragt man sich: Is this the real life? Is this just fantasy? Die Story. Faruk Bulsara, musikbegeisterter Designstudent, tritt in die Band Smile ein und dies sollte der Wendepunkt seines bisherigen Lebens werden. Fortan ist er als Freddie Mercury und die Band als Queen bekannt, um die es in diesem biografischen Filmdrama auch geht. Die Band mit ihrem berühmten Leadsänger wird in einem Zeitraum von 15 Jahren in allen begleitet. Bis hin zu ihrem grandiosen Auftritt bei Live Aid am 13. Juli 1985. Die Technik. Neben der weltweit bekannten Musik überzeugt der Film aber auch mit seiner technischen Umsetzung. Der Schnitt ist dem Thema und dem Umfeld angemessen und wirkt nie überdreht. Die Farbsetzung unterstreicht die Stimmung. Der gezielte Einsatz von Queen-Songs wie Bohemian Rhapsody und Who Wants to Live Forever bringen die Emotionen auf Hochtouren. Wertung. Bei Bohemian Rhapsody muss man in jedem Fall die schauspielerische Leistung von Rami Malek erwähnen, da er einen überzeugenden Freddie Mercury verkörpert und zuweilen sogar taktgenau Gestiken und Mimiken des Originals auf den Punkt bringt. Nicht umsonst hat er einen Oscar für seine Darstellung bekommen. Während er bei den Aufnahmen selber singt, ist die verwendete Musik ein Soundalike und der namensgebende Titel Bohemian Rhapsody im Film ein Mix aus dem Live-Gesang Freddie Mercurys, Rami Maleks eigener Stimme und die des Mercury-Imitators Mark Martels. Für diesen Einsatz geben wir den Darstellern und dem Film 10 von 10 Punkten und wünschen euch am 11.04. viel Spaß im Unikino und sagen: Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. All in all, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning. Fairy tales of yesterday will grow but never die.